from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Against Russell, 12 seconds, 11, 10, Jordan a drive, hangs, fires, yes! Scores! He scores! The Bulls lead 87-86. Bryant to Shaq! Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast Memory Lane, Folge 3, Episode 3. Ich freue mich sehr, wie immer. Die Episode wird präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos kriegt ihr wie gewohnt auf www.basket.de und facebook.com/basket. Ich habe es gerade erwähnt, ich bin mehr oder minder direkt nach Hause gesprungen, habe mir in guter alter Boris Diaw-Manier ein Glas Wein eingeschüttet und sitze jetzt hier dementsprechend gerade die Krawatte ausgezogen im Anzug und hab Bock, ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Ich habe mich sehr über euer Feedback gefreut und Marius sicherlich auch. Nicht nur zu meinem Geburtstag, sondern generell, dass euch die Folgen so sehr Spaß machen. Ich glaube, heute wird sich das genau einreihen. Ja, das hoffe ich doch, denn wir haben ein Team, was zu den Lieblingsteams in der NBA aus den 90er Jahren gehört, uns rausgepickt. Und um wen es sich handelt, zeigen wir euch mal in einem kurzen Soundbite. Also, ihr habt's gerade gehört, es wird regnen in dieser Woche, in dieser Folge vielmehr, denn wir sprechen über die Seattle Supersonics und den Rain Man, Sean Kemp, über den Glove, Gary Payton, alles passend gerade zur Jahreszeit und natürlich auch über Detlef Schrempf. Ja, wir werden uns konzentrieren auf die 90er Jahre, jetzt nicht so sehr die ganze Franchise-Geschichte einmal beleuchten, aber sicherlich dann die Finalserie gegen die Bulls 1996, das einzige Mal, dass die Sonics in den Finals standen in dieser Zeit und dann auch ein bisschen besprechen, was dann aus der Franchise geworden ist, bevor sie nach Oklahoma City gegangen sind. Ja, ich glaube, es ist, du hast es erwähnt, die ganzen Spitznamen, es ist wirklich gespickt mit Legenden und es ist so ein bisschen auch Mythen umwoben. Ich glaube, dieses Team wird viel genannt, wenn es darüber geht, über Teams zu sprechen, was für ein Potenzial die hatten und was wäre gewesen, wenn sie in einer anderen Zeit gespielt hätten. Das ist insbesondere halt mit im Hinblick auf Sean Kemp und Gary Payton natürlich so. Und The Rain Man, du hast es erwähnt, ist natürlich jetzt nicht unbedingt wie der Regen, ja, sondern klar. Rain dann, glaube ich, mit E-I geschrieben. Trotzdem glaube ich auch, allein was die Spitznamen betrifft, zwei der besten Spitznamen, die es so gibt. Ich muss sagen, da würde wahrscheinlich sogar noch eine eigene Memory Lane Folge drüber gemacht werden können, über Spitznamen, gerade so was die Klassiker betrifft. Da muss ich jetzt kurz ein bisschen ausholen. Momentan ist es ja wirklich so, dass man eher die Initialien nimmt, dann nennst du den irgendwie, okay, KD oder irgendwie AD oder sowas. Und ich finde das so kreativlos. Und das ist wirklich auch was für mich die NBA irgendwie ausmacht, dass du bestimmte Leute hast, die sich einen Spitznamen verdienen. Und ich glaube, The Glove ist da vielleicht sogar unter den Top 5, was Gary Paytons Defensivkünste betrifft. Ja, glaube ich auch, genau, weil er eben den Spitznamen durch seine Defensivkünste gekriegt hat. Wenn wir jetzt mal anfangen auf die 90er Jahre, auf diese Ära mit Kemp und Payton zu gucken, ging 1989 los, als die Sonics Sean Kemp gedraftet haben und dann im nächsten Jahr direkt passenderweise an ihrer Draftposition, ich glaube es war 2 oder 3, ich bin mir nicht sicher, Gary Payton gedraftet haben. Also sofort dieser One-Two-Punch, dieses Tandem dann für die nächsten Jahre aufbauen konnten und dieses Run and Gun, das spektakuläre Spiel, sehr athletisch, natürlich über Sean Kemp, war dann geboren. sie haben dann auch den passenden Coach dazu gefunden in George Karl, der ja auch den jüngeren NBA-Fans aus seiner ja späten Schaffensphase bekannt ist, aber natürlich auch teilweise sehr unglücklich in den letzten Jahren in der NBA, lange krank gewesen, aber ich glaube, das Highlight seiner Trainerkarriere waren dann auch die Seattle Supersonics. Ja, du hast es erwähnt, gerade diese Back-to-Back Draft-Geschichte, Sean Kemp und eben dann Gary Payton, auch Spieler wie sie, ähnlicher, aber zeitgleich, was ihr Resümee, ihr NBA-Resümee betrifft, unterschiedlich sein könnten. Ich glaube, da kommen wir auch direkt so ein bisschen auf das Feel der Seattle Supersonics zu sprechen. Man schaut sich das Logo an. Es gibt diese Basketball-Mystik um diese Franchise, die es ja jetzt nicht mehr gibt und die so viele Fans eben wieder zu neuem Leben erwecken wollen. Und ich glaube, das liegt vor allem eben an dieser Ära, die beiden geprägt haben, dass du ein bisschen den Fun großschreibst tatsächlich auch und vor allem die Competitiveness. Ich glaube, es ist nicht unbedingt vermessen zu sagen, dass eine der beiden größten Trash-Talker waren in der jüngeren NBA-Geschichte. Bei Gary Payton kannst du da sogar ein All-Time vorsetzen. Sean Kemp sicherlich jemand, der mit seiner Athletik wirklich jeden Tag aufs Spielfeld gegangen ist, um seine Gegenspieler zu demütigen. Ihr habt das gehört, der Dunk im Soundbite ist wirklich einer der most memorable moments in den letzten 30 Jahren in der NBA. Der Dunk eben wo er dann mit dem Finger, ihr habt das sicherlich jetzt einige von euch vorm Auge, wenn nicht unbedingt sofort YouTube hochladen und anschalten und sich den Dank einziehen, wo er dann eben mit dem Finger auf den Posterboy zeigt, den er eben gerade fies posterisiert hat mit seinem Tomahawk Jam. Das wäre heutzutage einfach nicht mehr möglich. Da wird sofort die Spielunterbrechung kommen und ein Tactical regnen. Ich glaube, die beiden würden reihenweise wegen Double Tags rausgeworfen. Und das hat eben wirklich auch was damit zu tun, dass sie damals so ein bisschen die Bad Boys waren, aber eben auch die Jungs, mit denen man sich identifizieren konnte. Die Jungs von nebenan, die Jungs vom Freiplatz. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht, dieser Explosivität, dieser Competitiveness zuzusehen. Absolut. Also für mich war es, wie ich gerade gesagt habe, damals auch das erste Mal, dass ich die 96er Finals-Serie geguckt habe. Und trotz, dass man natürlich Michael Jordan, der über allem geschwebt hat, am coolsten fand, waren es doch irgendwie die Supersonics, die alle gefesselt haben, weil es eben so ein junges, so ein wildes Team war. Ich würde vielleicht ganz kurz mal auf die Jahre vor dieser Finals-Serie kurz zurückblicken. Sie haben, nachdem sie Kemp und Payton gedraftet hatten, 89 und 90, und dann George Karl als Trainer installiert haben, guten Basketball gespielt, aber es haben diese Rollenspieler gefehlt, die halt Championship-Teams ausmachen oder Competitive-Teams. Das ging dann so Mitte der 90er, 94 das erste Mal los, da waren sie der Top-Seed der NBA mit dem besten Record und hatten dann Leute wie Detlef Schrempf, der aus Indiana kam, Hersey Hawkins, guter Spitzname übrigens auch, Big Smooth Perkins, oder Nate McMillan, der eine Sonics-Legende bis heute ist, dann auch später kurzzeitig Co-Trainer geworden ist, dann in ihren Reihen, und das hat's eben ausgemacht, so dieser Mix zwischen Payton und Kemp, die so den athletischen, spaßmachenden Basketball gespielt haben, und den älteren Leuten. Wie gesagt, 94, Top Seed in der NBA, erste Runde gegen Denver, das erste Mal, dass ein First Seed-Team gegen ein achte Platz gesetztes Team ausgeschieden ist. Das war so, wie man so in Interviews mit Gary Payton und auch Sean Kemp gelesen hat, so der Wake-up-Call für die Franchise, die Denver Nuggets damals, natürlich mit Mutombo, LaFonso Ellis und solchen Leuten, aber dass man als Top-Seed in der ersten Runde rausgeflogen ist, hat so diesen berühmten Chip auf der Schulter, wie man so sagt, in Seattle ausgelöst. 1995 haben sie eine neue Arena gekriegt und das wird so heute so ein bisschen verglichen mit der Arena der Golden State Warriors, dass es so mit die lauteste Arena in der NBA war, wo keiner gerne gespielt hat. Es gibt eine schöne Anekdote, in der Western Conference waren natürlich damals die Utah Jazz, einer der Gegner der Sonics, die auch immer einen super Record hatten, wo man sich viermal im Jahr getroffen hat. Und wenn Karl Malone an der Linie war, hatte Karl Malone immer so dieses Habit, dass er mit sich selber gesprochen hat, wenn er an der Freiwurflinie stand. Und die Fans von Seattle haben ganz laut von 10 runtergezählt, um jedes Mal, wenn er an der Linie war, um ihn eben aus der Fassung zu bringen. Also das vielleicht so eine kleine Anekdote noch zu dieser Stimmung, die in der Stadt oder in der Arena herrschte. Es war ja sogar auch musikalisch Seattle irgendwie so Mittelpunkt der Rockmusik mit Nirvana, Grunge und so weiter und so fort. lange Rede, kurzer Sinn, sind dann 1995 aber auch wieder in der ersten Runde rausgeflogen. 3-1 gegen die Lakers. Die älteren NBA-Fans werden das wissen. Damals gab es eben weniger Spiele. Du musstest 3 Spiele gewinnen, um eben in die nächste Runde einzuziehen. Und dann 1996 ging es dann bis in die Finals gegen die Chicago Bulls. Ja, und das ist natürlich die Serie, die im Prinzip allen Leuten im Kopf bleibt. Die Prime, Sean Kemp, ist 26 Jahre gewesen. Und ich glaube, da werden wir danach, wenn es um die Downside geht, nochmal darauf zu sprechen kommen, dass das so ein bisschen die Zeit war, wo es eben schon langsam bergab gehen würde oder es zumindest beginnt in der Saison danach. Aber lass uns vielleicht tatsächlich erstmal auf die Serie schauen. Ich glaube, wenn man sich Statistiken anschaut oder eben auch einfach nur den Eye-Test macht, dann ist tatsächlich Gary Payton derjenige gewesen oder der einzige in der gesamten Liga, der damals diesen gewissen Michael Jordan halt decken konnte. Und das liegt an seiner unheimlichen Fußarbeit first and foremost, muss ich ganz ehrlich sagen, und der Antizipation. Also es ist der geborene Verteidiger gewesen, einfach nicht nur im Willen, sondern eben der Kombination aus Schnelligkeit, schnellen Füßen, einer sehr großen Stärke im Oberkörper, dann eben auch theoretisch Leute, die oder Guards, die ihn in den Post nehmen, dann eben zu verteidigen. Und das hat im Prinzip seine Karriere geshaped. Man muss trotzdem sagen, wenn du innerhalb deiner Karriere über 8 Mal, glaube ich, waren es über 20 Punkte auflegst, wäre es ein bisschen vermessen zu behaupten, du seist nur ein Premium-Defender gewesen. Also es ist wirklich jetzt absolut nicht zu vergleichen mit Leuten wie, sag ich mal, Tony Allen, die über eine Dekade als beste Verteidiger der Liga gelten können. Nein, es ist eben so, dass er ein kompletter Spieler war, vor allem auch in den Crunchtime-Spielen eben Spiel übernehmen konnte aus Sicht eines Floor Generals mit seiner Vision und seinem Passen. Und ich glaube, das war so ein bisschen, was halt vor allem die Seattle Supersonics dann gefährlich gemacht haben für diese Dynasty der Bulls. Du hattest einen sehr ausgeglichenen Kader, du hast sehr gute Rollenspieler gehabt, einen hungrigen Rookie in Eric Snow, der als Backup-Point-Guard gespielt hat. Du hast eben den perfekten Six-Man, wenn du so willst, in Detlef Schrempf, der meines Wissens dann 2-mal den Award, die Trophäe als bester Bankspieler der Liga abgeräumt hat. Ich glaube, das ist nur Leandro Bosa noch gelungen, wenn ich mich nicht irre, oder Jamal Crawford. Fakt ist aber, dass es wirklich ein Team war, was mithalten konnte. Und das hat man dann gesehen, als sie dann eben den tiefen Run 95, 96, ich glaube 20 Spiele dann eben in die Finals oder in die Playoffs vorgedrungen sind. Ja, absolut. Also das, was du gerade gesagt hast, die defensive Rolle von Gary Payton, der auch der Einzige war, der Michael Jordan die Stirn bieten konnte, das zeigt sich auch ein bisschen in den Stats. Also in dieser Finals-Serie, Jordan ist logischerweise MVP geworden, hat Jordan 27, 5 und 4 aufgelegt. Das sind natürlich klasse Nummern, aber das ist unter seinem Career Average. Also schon war Gary Payton in der Lage, ihn vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen rauszunehmen. Dazu muss man aber auch sagen, es war die Saison, nachdem Jordan aus seiner Playoff-Pause, hätte ich beinahe gesagt, ist ja auch richtig, aber aus seiner Baseball-Pause wieder zurückgekommen ist. Also vielleicht sein Mojo irgendwie noch nicht so hundertprozentig gefunden hatte. Die Seattle Supersonics lagen 0-3 hinten. Alle hatten damals gedacht, auch so mein Kumpel und ich, dass die Serie schon vorbei war. Und dann sind die Sonics halt nochmal zurückgekommen, haben die Serie auf 3-2 verkürzt und dann aber schlussendlich das 6. Spiel verloren. Ganz witzig ist, dass dieses Spiel oder beziehungsweise das letzte Spiel, das Game 6, wenn man es mal auf die Spitze treiben würde, vielleicht auch ein bisschen für den danach passierenden Verfall der Sonics so zu Buche steht. Warum sage ich das? Dennis Rodman hat damals sowohl in Spiel 2, aber auch in Spiel 6 sechs Offensiv-Rebounds geholt. In der Saison danach, 1997, war es so, dass das Front Office, oder im Sommer vielmehr, nach diesen Finals, das Front Office der Seattle Supersonics entschieden hat, dagegen was zu machen, dass sie unterm Korb nicht so stark sind, dass Sean Kemp mit seinem Rebounding und Sam Perkins da nicht ausreichen und Jim McElwain verpflichtet, einen weißen Center, den sie geholt haben, der wirklich für die Drecksarbeit zuständig sein sollte, dem sie aber $37 Millionen dafür gegeben haben. Das war der Grund, warum Sean Kemp sich unheimlich auf die Füße getreten gefühlt hat und hinterher diesen Trade den ihr vielleicht alle noch in Erinnerung habt, wo er dann nach Cleveland verschifft worden ist, gewollt hat. Er ist zum Front Office der Seattle Supersonics gegangen und hat gesagt, ich werde hier nicht genug respektiert, ich will hier weg. Schlussendlich ist dann Vin Baker nach Seattle gekommen und die Sonics konnten nie wieder an ihre Leistung anknüpfen. Das ist natürlich, sind da noch ein paar Parameter dazwischen, das darf man jetzt nicht alles so überspitzen, aber ganz grob gesagt ist das starke Rebounding von Dennis Rodman mit dafür verantwortlich, dass danach die Sonics auseinandergebrochen sind. Absolut. Und ich meine, du könntest sogar eine Linie weiterziehen, dann nachher zum Verkauf. Es ging ja dann erstmal im Prinzip bergab und runter, bis es dann eben zu einem kurzzeitigen Revival unter Ray Allen dann eben auch gekommen ist und einem jungen Rashard Lewis. Aber um jetzt bei dem Team nochmal zu bleiben und gerade bei der tragenden Person, weil ich meine, du brauchst immer einen One-Two-Punch. Wir reden auch damals schon in der zu den Zeiten immer darüber, dass es die Stock-Alones in der Liga gibt, den Pippen zum Jordan und so weiter, wo man eben zwei Premium-Spieler braucht, die eben das Team führen und dann eben in der Postseason dann auf ein anderes Level hieven können. Und das ist genau der Grund gewesen. Sean Kemp war wirklich ein sehr, sehr sensibler Spieler. Man darf das nicht verwechseln mit der Rohgewalt, mit dem er eben auf dem Court gespielt hat, und eben auch einfach eine fragile Persönlichkeit. Und wenn du das dann gemacht hast, hätte man eigentlich antizipieren können, was das mit ihm und seinem Selbstbewusstsein auch für Auswirkungen hat. Wenn man eben schaut, wo er herkommt, das ist noch eine andere NBA gewesen, die im Prinzip viele Jungs aus den ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen Ghettos, aber eben aus den Projects gehabt hat. Ja, das also wirklich, wo noch ein bisschen Segregation war zwischen, oder ein bisschen viel im Zweifel sogar, zwischen den Hautfarben in Amerika. Das war wirklich noch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, dass sich so ein bisschen alles personifiziert in der Person von Sean Kemp, der dann eben nach Cleveland gegangen ist, noch ein gutes Jahr hat, statistisch, was die Punkte betrifft, sogar sein Bestes. Aber da gab es schon wirklich die Tendenz nach unten. Man hat ihm das angesehen, dass er eben auf den Rippen wesentlich viel zu viel mit ihm rumgetragen hat. Und das waren dann auch die Spiele, die weniger geworden sind. 42 Spiele dann eben nur noch bei Cleveland. Das letzte Aufbäumen, du hast es erwähnt, in der Saison 96-97, wo es dann nochmal 12 Spiele, also ich glaube, es waren dann zwei Serien dann tief in die Playoffs eben weiterging. Da hat er dann statistisch betrachtet sogar seine beste Playoff-Saison hingelegt. Aber es hat einfach nicht sein sollen und ich glaube, das ist wie gesagt personifiziert in seiner Person. Tragische Anekdote für die Seattle Supersonics, dass Vin Baker, die Person, die dann eben als Star für Sean Kemp aus Cleveland kam, dann ähnliche Probleme hatte. Vin Baker ist zum Alkoholiker geworden und hat nie wieder an seine Leistung anknüpfen können, die er in Cleveland als Scorer gezeigt hatte. Und das ist natürlich schade, dass so ein talentiertes Team dann so auseinandergebrochen ist. Und gerade im Hinblick auf Gary Payton, der dann doch noch ziemlich lang weitergespielt hat, seine Karriere in Seattle eigentlich hätte beenden sollen und dann ist er Ring-Chasing gegangen zu den Los Angeles Lakers mit 35 Jahren und das war natürlich dann die Zeit, wo die Lakers mit ihrem vermeintlichen Superstar-Söldner-Team um Karl Malone und Gary Payton in den Finals gegen Detroit, dem Außenseiter-Team, den Kürzeren gezogen haben. Ja, ich glaube, es ist auch einfach schwierig, unabhängig, vielleicht tut man da Vin Baker, der ja zu der Zeit auch ein All-Star war, beziehungsweise sehr guter Spieler in der NBA, sowas kann man, so eine Chemie zwischen zwei, so einem One-Two-Punch kann man nicht einfach ersetzen. Und man sieht ja bei den Teams, die über eine lange Zeit erfolgreich sind, dass die eben ihre zwei Superstars nicht ständig wechseln. Also, dass man zwei Leuten, drei Leuten Zeit gibt, auch eine Franchise zu entwickeln. Kemp und Payton, wie gesagt, beide Anfang der 90er Jahre gedraftet. Karl Malone und John Stockton, hast du gerade erwähnt, haben ewig zusammengespielt und so eine Ära geprägt, genau wie Pippen und Jordan. Wenn du sowas auseinanderreißt, unabhängig von dem Talent der Spieler, ist es, glaube ich, immer schwierig, an alte Erfolge anzuknüpfen. 1998 ist dann auch so das dritte große Puzzleteil, George Karl, dann von den Seattle Supersonics weggegangen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass das Team immer weiter auseinandergebrochen ist. Es gab dann kurz danach ein Lockout in der NBA tatsächlich, weil man sich nicht auf den Salary Cap einigen konnte. hat dazu geführt, dass die Ticketpreise bzw. die Ticketverkäufe auch in Seattle natürlich zurückgegangen sind, überall in der NBA. Das Team wurde verkauft an den damalig oder heutigen, ich war bestimmt heute nicht mehr, aber den damaligen Präsidenten einer kleinen Kaffeekette in den USA, die ihr vielleicht unter dem Namen Starbucks schon mal gehört habt, bevor es dann schlussendlich nochmal weiterverkauft worden ist. Ich würde gerne mit dir noch kurz über die Hall of Fame und über die Legacy von Sean Kemp und von Gary Payton sprechen. Du hattest gerade angemerkt, dass Gary Payton Ring-Chasing gegangen ist. Er ist in die Hall of Fame berufen worden, Sean Kemp nicht. Ich finde, völlig zu Recht, ich habe mir das mal heute rausgeschrieben, die Stats der beiden nebeneinander gelegt. Gary Payton hat in 7 Saisons mehr als 20-7-4 aufgelegt, war Defensive Player of the Year und 9-mal im All-Defensive Team. Dazu gegenüber Sean Kemp 9-mal gegenüber 6-maliger All-Star, 9-mal im All-NBA-Team gegenüber 3-mal. Sean Kemp dagegen, so spektakulär er auch war und für eine kurze Zeit wirklich auch die Position des Power Forwards geprägt hat, hat nur in 6 Saisons mindestens 18 Punkte aufgelegt. Was jetzt nach heutigen Standards auch, wenn wir darüber reden, wer jetzt von den aktuellen Spielern mal in die Hall of Fame kommt, würden wir wahrscheinlich keine Spieler erwähnen, die in ihrer Karriere zumeist unter 20 Punkten aufgelegt haben und dazu dann eben auch nur, wie gesagt, 6-mal All-Star, 3-mal All-NBA. Um diese Hall of Fame nicht abzuwerten, will ich nicht sagen, das ist vielleicht zu hart, aber nicht Tür und Tor für jeden sehr guten Spieler zu öffnen, sondern diesen besonderen Status zu halten, finde ich es richtig, dass die Leistung von Gary Payton dann über der von Sean Kemp steht. Absolut, da gebe ich dir recht. Ich bin da absolut d'accord mit dir, dass ich mich ein bisschen störe daran, dass es eben sehr viele Diskussionen gibt über Spieler, die eigentlich meiner Ansicht und deiner Ansicht nach daneben auch nicht in die Hall of Fame gehören. Ich denke, man sollte da auch nochmal einen Unterschied machen zwischen First Ballot und im Prinzip Spielern, die vorgeschlagen werden und dann erstmal noch ein paar Jahre in der Warteschlange bleiben. Ich finde, da sollte auch viel mehr genutzt werden, um ehrlich zu sein. Also für mich sind First Ballot Hall of Famer wirklich extrem rar gesät. Wie man das jetzt zum Beispiel bei Shaq gesehen hat, das ist für mich gar keine Frage. Dennis Rodman zum Beispiel hat recht lange gewartet, bis er dann aufgenommen worden ist, soweit ich weiß. Das war ein bisschen später zu der Zeit, aber das eben auch zu Recht, weil es nicht ein eindeutiger Case war. Man muss natürlich dazu sagen, und das ist so ein bisschen die Kehrseite, Sean Kemp war kein Derek Coleman. Wie ihr vielleicht jetzt noch wisst, Derek Coleman ist im Prinzip so der Prototyp des vergeudeten Talents, ja, hochgedraftet, hingekommen, athletischer Freak und dann wirklich nur limitiert was draus gemacht, schnell fett geworden, um es mal direkt zu sagen, und dann aus der Liga gewaschen. Sean Kemp hat schon über eine recht lange Periode soliden Basketball gespielt und teilweise eben wirklich auf hohem Star-Niveau. Wenn man sich jetzt nur allein irgendwie die Karrierestats anschaut, was so Field Goal Percentages anbetrifft, Win-Shares, PER, das ist alles recht hoch, aber es ist eben nicht wirklich sich von überdurchschnittlich guten Basketballspielern abhebend. Und da muss man wirklich so ein bisschen die Trennlinie ziehen. Ich glaube auch, und das wäre interessant zu hören, was du noch dazu sagst, dass so ein bisschen dann der mentale Faktor, der treue Faktor, der die Einstellung zum Basketball da noch eine Rolle spielt. Ob das nun gut oder schlecht ist, sei mal jetzt einfach mal offen für die Diskussion oder für unser Gespräch. Aber ich glaube, dass das bei Gary Payton eben nochmal eine ganz andere Dedication ist, die er gegenüber dem Sport gezeigt hat, gegenüber der Franchise dann auch. Als es bei Sean Kemp der Fall war. Und ich glaube, dass das eben in dem Voting dann auch noch Rechnung trägt. Das denke ich auch. Ich glaube, da spielen auch weiche, in Anführungsstrichen, Faktoren mit rein, die nicht unbedingt was mit Stats zu tun haben. Die NBA sieht das bis heute nicht gerne, wenn Spieler Eskapaden haben, von denen Sean Kemp einige, mindestens so viele Eskapaden wie Dunks wahrscheinlich aufweisen kann. Und Gary Payton ist dann doch eher jemand, der sich in dieses Gefüge der Liga auch reingefunden hat, der dann zeitweise bei NBA TV Kommentator war, der auch so ein bisschen immer dafür steht oder sich öffentlich dafür ausspricht, gerne eine Franchise wieder nach Seattle zurückzuholen zu wollen, unter Persönlichkeiten dann nochmal wie Pat Riley gespielt hat. Das sind natürlich auch alles Fürsprecher, deren Gewicht an Meinung man in der Liga nicht unterschätzen darf. Ich glaube deswegen auch, ist das richtig, dass es so gekommen ist. Ich vergleiche Sean Kemp so ein bisschen mit Amari Stoudemire vielleicht. Auch ein Spieler, der sehr explosiv ist, der die NBA auf seiner Position über eine, nicht unbedingt 20 Jahre, aber schon ein paar Jahre geprägt hat, unheimlich gute Stats da aufgelegt hat, Publikumsliebling war und. Er dann aus anderen Gründen nicht so lange auf dem Niveau spielen konnte. Also das hatte weniger mit Alkoholeinfluss zu tun, obwohl er ja ab und zu in Rotwein gebadet hat, sondern eher damit zu tun, dass er halt viel verletzt gewesen ist. Aber das mit der, Hand gegen den Feuerlöscher sich die Hand aufgeschnitten hat in teilweise in wichtigen Playoff-Spielen. Richtig, an das ich nicht so gerne zurückdenke als New York Knicks-Fan. Aber das sind für mich zwei ähnliche Spieler, sehr explosiv. Ihren Zenit über eine sehr kurze, in NBA-Jahren gesprochen, sehr kurze Zeitspanne gehabt und deswegen wird es, glaube ich, schwer, daraus ein First Ballot Hall of Fame Case zu machen. Eine schöne Anekdote. Super interessant, dass du das sagst. Lass mich vielleicht da noch mal kurz einsetzen, weil ich glaube, dass Amari Stoudemire ein unfassbar vergleichbarer Spielertyp ist, auch was sein Hall of Fame Pedigree betrifft. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass die Ceiling von Amari Stoudemire und auch das tatsächliche Spiel und auch der Einfluss nochmal höher gewesen ist als bei Sean Kemp. Klar, die Stats sind inflated von Stoudemire gewesen, 7 Seconds or Less, Steve Nash etc. Aber ich glaube, dass er noch ein bisschen mehr aus seinem Potenzial eben gemacht hat. Es wäre jetzt unfair zu sagen, dass Amari Stoudemire irgendwie an sich selber gescheitert ist. Das ist ja vielleicht an Momenten, wie im Fall von dem besagten Playoff-Spiel und dem Frust, der daraus kam. Aber es ist jetzt nicht, dass er irgendwie gesagt hat, hey, ich reiß mir nicht den Hintern auf und bin jetzt unterbezahlt oder sowas. Das wäre interessant, da nochmal ein Fass aufzumachen, weil ich vermute, dass wir vielleicht unterschiedliche Meinungen haben. Du bist da natürlich ein bisschen ja, ein gebranntes Kind, was Stoudemire betrifft, aber ich muss sagen, ich habe ihn immer extrem gemocht. Ich bin mit ihm aufgewachsen und fand auch, dass er jetzt im Rückblick bei den Knicks ziemlich undankbar behandelt worden ist von den Fans, nur weil ihm zufällig der Eigentümer 120 Millionen gegeben hat. Aber das sei vielleicht für eine andere Zeit aufgehoben. Der Vergleich passt auf jeden Fall, was so ein bisschen die Hall of Fame Candidacy anbetrifft. Wäre ich gespannt oder wenn nicht sogar überrascht, wenn es denn Stoudemire in die Hall of Fame schaffen würde, wie es dann eben auch bei Sean Kemp gewesen ist. Ja, also ich sag auch gar nicht, dass sie irgendwie von den Eskapaden her oder von ihrer Einstellung zum Spiel, ich glaube, Amari Stoudemire war immer ein Musterprofi, die gleichen sind, aber von der Spielanlage, von der Athletik und geschuldet dem Fall, dass sie aus unterschiedlichen Gründen ihren Zenit nur in einer sehr kurzen Zeitspanne hatten, die dann auch nicht zu einem Titel geführt hat zum Beispiel, sind die dann, wie du auch, glaube ich, da sind wir einer Meinung, auch gesagt hast, schon vergleichbar. Wie gesagt, eine schöne Anekdote noch. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, naja gut, aber die Seattle Supersonics, das sind doch dann ihre beiden Legenden, Sean Kemp und Gary Payton. Hängen denn eigentlich die Trikots von den beiden an der Hallendecke? Nein erstmal. Und B, gibt es ja keine Hallendecke mehr sozusagen, weil die Seattle Supersonics dann nach OKC rübergewandert sind und jetzt bekanntermaßen die Oklahoma City Thunder sind. Gary Payton hat dazu gesagt, kurze Side Note, Nate McMillan ist übrigens aus dieser Ära der einzige, dessen Trikot dann noch retired worden ist. Gary Payton hat dazu gesagt, mein Trikot oder das von Sean Kemp wird niemals in Oklahoma City hängen. Wenn ich mein Trikot quasi freigebe, also die Spieler werden ja vorgeschlagen, dann sagt der Spieler, ja, super Ehre, gerne, und dann wird diese Zeremonie gemacht. Gary Payton hat das Angebot der Oklahoma City Thunder bekommen und abgelehnt, weil er gesagt hat, mein Trikot wird erst unter einer Hallendecke hängen, wenn die Seattle Supersonics wieder in Seattle spielen. Boah, Gänsehaut. Den Code kannte ich jetzt gar nicht. Es ist natürlich wohl bekannt, dass das so ein bisschen ist jetzt gefährliches Hollywood Pseudo Halbwissen hier, aber dass das so ein bisschen Book of Eli ist, ich weiß nicht, passt die Metapher, so ein bisschen vergessen, weil einfach es nur noch irgendwie so ein bisschen eine Story ist für die Jüngeren unter euch. Da wird das wirklich nur noch in YouTube existieren, ne? Und ich meine, jeder kennt sie, aber es ist so eine gewisse Aura, die den Supersonics, die Supersonics umgibt. Und man hört es ab und zu noch. Jamal Crawford ist ein sehr, sehr bekannter Sohn Seattles, der wirklich immer die Trommel schlägt und sagt, hey, wir brauchen ein Team, und die Seele von Seattle schlägt für Basketball. Da kommt das ab und zu wieder hoch. Und ich meine, umso mehr, du hast es gesagt, Was für eine Gänsehaut wäre es bitte, wenn wenn die triumphale Rückkehr des Supersonics dann irgendwann stattfindet mit einem geilen Retro-Logo und vielleicht dann eben dem Tower dann im Logo wieder und dem grünen Jerseys, und dann kommt der Rain Man und The Glove dann eben nach Hause und dürfen ihre Trikots retiren. Also das wäre wirklich überragend. Ich würde mich als alter Fan darüber mega freuen. Ich find's geil, dass es eben immer noch im Gespräch ist. Ich glaube, Seattle ist ein großer Markt in den USA, auch eine Stadt von jungen Leuten geprägt. Wir haben es gerade mal kurz angesprochen, Musikszene und, dass da immer irgendwie einiges gegangen ist. Ich habe mir eine Doku angeguckt über die Sonics, ist schon ein paar Monate her, wo die ein paar Leute aus der Stadt und Reporter interviewt haben, die gesagt haben, selbst die Meisterschaften der Seattle Seahawks im Football oder der Mariners im Baseball haben nie an diesen Hype in der Stadt anknüpfen können, wie die Seattle Supersonics, als sie damals in der Finalserie gegen die Bulls gestanden haben. Ja, interessant. Ich meine, interessant ist eben auch, dass Paul Allen, Eigentümer der Seattle Seahawks und seines Zeichens Gründer dieses ebenfalls recht bekannten Unternehmens Microsoft, auch aus Seattle kommt. Ja. Potenzial ist genug insofern. Da. Potenzial gibt's in der Stadt, so ist es nicht. Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass es zu einer Relocation kommt. Sie hätten es verdient. Absolut. Wir hoffen aber auch, dass euch das wieder ein bisschen Spaß gemacht hat, mit uns ein bisschen über vergangene Jahrzehnte zu reden. Wahrscheinlich einem Team, was euch auch Spaß gemacht hat. Wenn ihr das nicht so vor Augen habt, Phil hat es gerade gesagt, auf jeden Fall YouTube anschmeißen, die Dunks angucken. Es gibt sogar komplette Spiele von der Finals-Serie gegen die Bulls. Gerne mal da zuschauen. Macht wirklich immer Spaß, sich da reinzufuchsen. Und dann gucken wir, was wir beim nächsten Mal aus der Mottenkiste graben. Yes. Watch-Befehl. Definitiv. Alles klar. From downtown. Tomahawk Jam!